Kapitel 5. Komm doch mal mit. Kolja ist schon 2 Monate in der Klasse. Ein paar Schüler sind ja ganz nett, aber Freunde hat er noch keine. Am Dienstag spielen die Jungs in Sport ein bisschen Fußball. Nach der Sportstunde kommt Paul zu Kolja. »Hey Kolja, du kannst ja Fußball spielen.« »Ja, ein bisschen, aber nicht so gut.« »Doch, doch, ich spiele in einer Mannschaft. Komm doch mal mit zum Training.« »Ich weiß nicht. Wann ist denn das Training?« »Heute Nachmittag. Wir trainieren immer auf dem Sportplatz. Ich kann dich um 3:30 abholen. Dann fahren wir mit dem Rad. Ist das nicht gut?« »Ja, doch. Ich weiß nicht, ich bin nicht so gut.« »Probier's doch mal. Also, ich bin um 3:30 bei dir.«